Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Es geht weiter, die 15-Minuten-Runde nächstes Mal. Nein, nicht nächstes Mal, sondern natürlich auch dieses Mal. Mit am Tisch Roman, seines Zeichens Paläontologe und Neurowissenschaftler. Er ist aufgestiegen, genau. Und ich bin der ich war und bleibe es auch, glaube ich. Zur Info. Was machen wir hier eigentlich? Roman hat mich ja daran erinnert, dass wir das jede Folge sagen müssen, deswegen auch diesmal. Roman und ich behandeln jede Folge 15 Minuten lang ein Thema und zwar beschäftigen wir uns mit einer Frage. Sollen wir, brauchen wir überhaupt und zum Schluss ein Fragezeichen. Das Ganze werten wir dann mit einer Pro- und Kontraliste aus, die ich hier nebenbei führe und zum Schluss ziehen wir ein Fazit und du kannst entscheiden, ob du zustimmst oder nicht. Aber das ist eigentlich völlig egal, denn unsere Meinung zählt und das ist das Wichtigste. Genau. Ja? Genau, Kontra. So, Kontro. Pro und Kontro. Ganz wichtig, die Liste ist natürlich so perfekt. Pro. Die Frage ist? Richtig, kommen wir zur heutigen Frage. Und zwar lautet sie, brauchen wir Grenzen? Du zeigst auf meinen Zettel. Na, damit du vorliest. Was? Ach, sorry, ich hab mir leider zu diesem Punkt, glaube ich, gar nichts aufgeschrieben. Okay, das macht nichts. Nein, gar nichts. Ich habe keine Notizen gemacht. Brauchen wir Grenzen? Da müssen wir jetzt, glaube ich, hier aus dem Stegreif. Das macht nichts und die Zeit läuft. Ach ja, die Zeit, genau. Brauchen wir Grenzen? Ja. Und wozu überhaupt? Was ist als Grenze definiert? Eine sehr gute Frage zum Anfang. Eigentlich verhätte, bitte, was Landesgrenze? Ist das die Landesgrenze? Brauchen wir Landesgrenzen? Brauchen wir Landesgrenzen? Naja, ich meine, wenn ich jetzt an die Grenze fahre und mein Passwort zeige, dann komme ich doch drüber. Ja. Eigentlich völlig unsinnig. Ich hätte auch gleich durchfahren können. Wo ist da das Problem? Da kann man sich ja das Passwort und die Menschen, die dich dazu überprüfen, auch sparen. Ich meine ja gerade, der Vorgang, wenn ich den Pass irgendwo zeige, dann passiert was? Fragezeichen. Und ich komme trotzdem rein. Kann man sich doch sparen. Das kann man sich sparen, genau. Also brauchen wir Grenzen? In erster Linie nicht. Nein, ich komme auch mit Pass rein. Ja. Also nein, ich komme auch mit Pass rein. Wer spenden möchte, bitte gerne spenden an mich. Dann nehme ich einen Steno-Kurs. Dann geht es ja alles ein bisschen schneller. Also wir haben jetzt Landesgrenzen. Auf der anderen Seite ist so eine Landesgrenze ja auch nicht wirklich schlecht. Na klar, weil sie schützt uns ja theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Ja. Wo schützt dich die Grenze Deutschlands? Wovor? Geht's los. Wofür schützt dich... Ja, keine Ahnung. Vor dem Bösen schützt sie uns. Vor den bösen Ausländern. Genau. Die Polen, die Franzosen, ja. Die Belgier, die Schweizer, die Österreicher. Richtig. Und wenn Dänemark, jetzt, ganz schlimm. Genau, Dänemark. Aber ich, ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt nicht sicherer, nur weil ich, fühle ich mich sicher, weil ich eine Grenze habe? Du sagst, Fühlst du dich sicherer, nur weil du eine Grenze hast? Weil es kommt ja trotzdem alles was durch die Grenze kommen will. Und wenn da eine Grenze, also jetzt mal angenommen, ja, einer sagt sich, ich bin jetzt für das andere Land unsicher, weil ich denen nämlich was Böses will. Mhm. Oder ich will irgendwas von denen haben und will denen was wegnehmen. Dann scheißt der doch auf Grenzen. Natürlich. Darum also geht's ja. Das ist doch völlig sinnfrei, also dann die Grenze zu machen. Die Grenze ist überflüssig. Genau, die Grenze ist überflüssig, weil sie wird ohnehin durchbrochen. Genau. Das Einzige, was eine Grenze, das Pro, finde ich, einer Grenze ist, dass man, ich meine, letztlich bedeutet es ja, dass man einen gewissen Handlungsspielraum... Und man hat einen Fluss, den man durchkontrollieren kann. Zwar nicht alles, aber ein bisschen. Ja, aber das will ich gerade gar nicht sagen. Also klar, wir sagen, okay, Pro ist Kontrolle. Wenn wir das jetzt mal so festhalten, Kontrolle. Was wollte ich denn jetzt sagen? Du hast mich voll rausgezogen. Sorry. Alter. Also nochmal. Genau richtig, Handlungsspielraum. Mhm. Wenn jetzt angenommen, du hättest keine Grenzen, dann wird vieles ein bisschen schwierig. Denn du weißt nicht, von wo bis wo kann ich denn handeln oder kann ich denn irgendwas tun? In welchem Raum bewege ich mich? Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Wohnung keine Wände hätte, weil Wände sind ja auch nichts anderes als Grenzen, dann würde ich in meinem Wohnzimmer aufs Klo zum Scheißen gehen und mich in der Küche duschen. Manche machen das tatsächlich. Ich habe gehört, in Berlin gibt es die ein oder andere Wohnung, die noch nach altem Konzept gebaut ist und da muss man das tatsächlich in der Küche machen. Aber wenn ich eben keine klar definierten Grenzen habe, dann kann ich auch keine wie soll ich sagen, Handlungsspielräume generieren. Mhm. Insofern ist eine Grenze gar nicht schlecht. Weil jeder hat ja seine Grenze. Oder Wohnungen. Wohnungen sind auch Grenzen. Ja, ja. Stell dir mal vor, deine Wohnung wäre offen. Und dann würdest du beim Nachbarn in die Wohnung reinlaufen, in seine Grenze. Genau. In seinen Spielraum quasi. Roman macht gerade Gesten. Genau. Und dann würdest du ihn in seiner Grenze quasi stören. Mhm. Und er hätte ja keine. Dann würdest du ihn stören. Naja, meine ich doch. Ja, du oder hast er gesagt, dich? Ihn in seiner Grenze stören. Oder er dich. Ja. Richtig. Genau. Also Grenzen sind nötig. Also brauchen wir Grenzen. Wir brauchen Grenzen, weil wir dann definierte Handlungsräume, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mhm. Definierte Handlungsräume. Räume haben. Das ist alles sehr wissenschaftlich. Ja. Dein Studium ist dir echt so Kopf gestiegen, glaube ich. Richtig übel. Okay. Ja, aber gibt's denn, kann man das von anderen Seiten betrachten? Grenzen. Was sind denn Grenzen? Man zeigt einem Kind seine Grenzen auf. Mhm. Ja, das ist auch Beschränkung des Handlungsspielraums. Ja. Aber da ist es, da kommen wir ins Thema antiautoritäre Erziehung oder autoritäre Erziehung. Aber funktioniert bestimmt, das wirklich? Übrigens, kurzer Einschub, bald gibt es ein Thema bei uns, soll man einem Kind den Lutscher wegnehmen oder nicht? Das werden wir auch hier bald behandeln. Steht schon auf der Liste. Und jetzt sind wir hier wir nähern uns diesem Thema ein bisschen an, weil das Kind will irgendwas, kriegt es vielleicht auch und denkt sich vielleicht, wenn ich das so mache, kann ich das die ganze Zeit machen. Mhm. Oder deine Haustiere zum Beispiel, dein Hund, dem muss man ja auch Grenzen setzen. Genau. Er darf nicht auf den Kühlschrank, er darf nicht auf den Herd springen. Ja? Also sind Grenzen noch da gut oder nicht? Die Grenzen sind gut, ja. Je nachdem für was, aber es ist notwendig. Sonst kann ja jeder machen, was er will, sonst dreht er durch. Verstehst du? Also, wie war denn die Frage? Sollte man Grenzen einhalten oder was? Nein, sollte man... Brauchen wir Grenzen? Ja, wir brauchen Grenzen. Also, ja, wir brauchen Grenzen, aber dann sind wir bei den definierten Handlungsräumen immer noch. Mhm. Und weil sonst alles drunter und drüber geht. Genau, sonst gibt es keine Ordnung. Oh, wir bewegen uns aber jetzt stark in Richtung Pro-Grenze. Was können wir dagegen tun? Wir müssen hier mal eine Grenze aufstellen und sagen, hey, wir müssen... Keine Grenze. Es muss auch was gegen Kontra-Grenzen geben. Grenzen. Was machen Grenzen? Freie Entfaltung. Genau. Freie Entfaltung. Ohne Grenzen kann sich jeder frei entfalten, so wie er will. Was natürlich auch Gefahren birgt, aber genau. Es ist auf jeden Fall erstmal, weiß uns alles... was? Nochmal. Freie Entfaltung auf der einen Seite... Aber beim Pro, weil sonst alles richtig den Bach runtergeht, oder was wollte ich schreiben? Richtig den Bach runtergeht. Genau, ja, weil es keine Ordnung hat. Bach runtergeht. So, aber dann, Kontra wäre auch das kreative Chaos. Du hast gerade gesagt, freie Entfalten ist nicht schlecht. Kreatives Chaos finde ich auch nicht schlecht, weil dadurch kann sich, durch die freie Entfaltung kann sich Neues entwickeln. Genau, Entwicklungen. Denn es heißt ja nicht umsonst Entwicklung. Schau über den Tellerrand hinaus. Und ein Tellerrand ist auch nichts weiter als eine Grenze. Genau. Wobei wir dann auch freie Entfaltung, Entwicklung, Ideen oder sowas. Ideen. Aber wenn wir jetzt nicht auf dem Teller essen würden, sondern auf dem Tisch. Ja, dann, oder auf dem Boden. Ja, dann wäre alles unordentlich und es wäre nur Geschmocke. Es würde aber auch in einer gewissen Art und Weise Spaß machen. Ja, aber dann hätte man... mehr Mühe, das Ganze wieder vom Boden aufzuwischen. Richtig, weil dann nicht vom Teller alles auf den Tisch, sondern vom Tisch alles auf den Boden fallen würde. Genau. Okay, also Pro, weil Bodenputzen keinen Spaß macht. Bodenputzen, doof. Genau, und mehr doof Zeit beansprucht. Genau. Ich muss jetzt irgendwie an die Schlümpfe denken. Mhm. Ja, Schlumpfhausen war ja auch ein Dorf. Jetzt hatten die Grenzen? Die haben ja in ihrer Welt gelebt. In ihrer Welt. Und die hatte Grenzen. War das der Waldrand? Wahrscheinlich. Wo sind die Schlümpfe jetzt? Die sind ohne Grenze ausgestorben. Die sind hier nirgends. Siehst du? Ja. Ja. Die also, haben keine Grenzen. Ist das jetzt ein Pro oder ein Contra? Ich mag Schlümpfe nicht, also Contra, Schlümpfe sterben. Ja? Genau. Das ist aber jetzt alles sehr an den Haaren beigezogen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit unseren Argumenten. Ich bin nicht ganz zufrieden. Grenzen, das Konzept der Grenze, das Konzept von Einschränkung. Einschränkung, genau. Aber da sind wir wieder bei freier Entfaltung. Ja. Grenzen. Grenzen, du brauchst auch Grenzen, wenn du über irgendwas nachdenkst und alle Möglichkeiten der Welt zur Verfügung hast. Dann weißt du ja gar nicht mehr, worauf du dich konzentrieren sollst, richtig, weil du ja zu viel hast. Ja. Überladung einfach. Genau, genau. Deshalb. Also wer ein Pro für Grenze, Fokussierung. Fokussierung, genau. Und Contra? Ohne Grenze würde man nirgendwo hinkommen. Dann gibt es ja das unendlich ja, Weite. Verstehst du? Ein Contra, nee, warte mal, das wäre ja wieder ein Pro. Wenn wir Grenzen haben, dann kann ich in ein anderes Land reisen. Das könnte ich ja andernfalls gar nicht. Genau. Sonst wäre das ja kein anderes Land. Andere Länder bereisen. Auf der anderen Seite könnte man, ich weiß nicht, definiert sich nicht eine Kultur, also auch dummerweise, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, geht das alles pro Grenze, wenn ich eine Grenze, also wir lieben ja alle so ein bisschen die Kultur, die Gruppenbildung, das ist ja alles so Grenzen aufstellen. Mhm. Ja, die Familie an sich ist ja eine soziale Grenze, dann gibt es die Grenze des Freundeskreises und der Bekannten und der habe ich mal gesehen und der interessiert mich nicht und der doofen Menschen. Ja, das heißt, wir haben so Blasen um uns rum. Das sind ja alles irgendwie, das sind ja Grenzen. Wir leben alle in Grenzen, aber irgendwo ist es ja auch gut so. Verstehst du? Ja, ja, definitiv. Also kann man sagen, ja, nee, warte, worauf ich... halt, stopp. Nein, nicht halt, stopp, sondern das ist fortführend. Wenn ich jetzt so eine Familie habe, in der Familie entstehen gewisse Eigenheiten oder weitergefasst könnte man sagen, eine Menschengruppe, die innerhalb einer Landesgrenze steckt, die entwickelt so einen gewissen kulturellen Wirrwarr um sich rum. Mhm. Ob das jetzt, keine Ahnung, das kann irgendwas sein. Ja? Und das hätte man ja nicht, wenn die Grenze aufwäre und sich alles immer vermischen würde. Mhm. Das heißt, wenn alles sich miteinander vermischt, hätten wir so einen Einheitsbrei. Und durch Grenzen kann sich eine bestimmte Gruppe in eine gewisse Richtung entwickeln und wird dadurch interessant, da sie sich von der anderen Gruppe durch ihre Ausprägung Eigenschaften qualitativ abhebt. Genau. Ja, also wäre das auch nochmal. Also aber vielleicht wäre es auch gut, wenn wir alle gleich wären. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir Menschen sind alle, wir wollen alle das Gleiche. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber das wollen wir. Und bist du ernsthaft der Meinung, dass wir alle das Gleiche wollen? Na, aber zum Beispiel wollen wir alle den Weltfrieden, ne? Nein! Oder so. Nein! Nicht alle nicht. Wollen das, aber es wäre doch gut, wenn das alle wollen würden. Ja schon, aber das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Hier geht es darum, ob wir Grenzen brauchen. Und ich glaube, das, was du sagst, gerade weil es Menschen gibt, brauchen wir Grenzen. Brauchen genau. Wir ganz definitiv Grenzen. Ja. Also das leider schon wieder pro Menschen. Wir brauchen definitiv Grenzen, weil Menschen, wenn sie keine Grenzen haben, über die Stränge schlagen. Genau. Genau, richtig. Und es gibt immer, man kann nicht pauschalisieren, dass der Weltfrieden Frieden in jedem verankert ist. Ist es nicht. Es gibt ja Leute, die ganz spezifisch darauf gehen, gegen den Strom zu handeln und einfach alle Platz zu machen. Mhm. Genau. Deswegen glaube ich das nicht. Und man braucht auch... Aber für die Allgemeinheit, dass wir jetzt ein Kontra gegen Grenzen, dass es gut wäre, wenn alle dieses Gleichgefühl haben würden und nicht in Grenzen denken würden. Verstehst du? Also das Denken in Grenzen bringt uns, was Menschen angeht, auseinander. Bringt uns Zerstörung, bringt uns auseinander. Bringt uns auch Chaos. Macht die Welt zugrunde und so weiter. Verstehst du? Also das harte Abschotten und... Ja. Also okay, also Grenzen müssten weicher sein. Mhm. Ja, Grenze ist ein harter Begriff. Mir fällt nichts Besseres ein. Grenze ist ein harter Begriff. Begriff. Wie? Na, dass der Mensch als Mensch ist und nicht schwarz oder weiß oder gelb oder was auch immer. Verstehst du? Man sollte über Grenzen nachdenken. Man sollte über Grenzen nachdenken und sensibler sein, welche aufzustellen, weil man kann sich auch zu arg abgrenzen. Contra. Genau, genau. Grenzen... Und das passiert ja in der heutigen Gesellschaft leider zu oft, dass sich manche total abgrenzen und dadurch halt irgendwas entsteht, was man nicht haben will. Ja, das stimmt schon. Es bilden sich gewisse Gruppierungen, wobei, da muss man auch sagen, da bilden sich Gegengruppierungen, die ja dann sozusagen, die sich dann pro und contra gegen, wenn man sie aufeinanderlegen würde, ausheben. Mhm. Und dann existiert die Grenze ja eigentlich gar nicht. Die Seite fühlt sich von dem irgendwie zurückgedrängt und die Seite von dem, und dann entstehen halt Konflikte durch Grenzen. Contra, es entstehen Konflikte. Ja, Konfliktpotenzial. Konfliktpotenzial. Also sind wir noch für Grenzen. Ja, wir sind tatsächlich für Grenzen. Das habe ich nicht erwartet. Habe ich auch nicht, aber... Contra, hey, das muss ich aufschreiben. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, genau. Gedanken sind frei. Was aber, die Gedanken... Aber doch auch nicht. Weil die Gedanken sind bewegen sich in uns. In uns und in dem, was wir uns darunter vorstellen. Und die sind schon wieder völlig eingegrenzt. Dann sind wir schon wieder in Grenzen. Genau. Und dann kann ich Gedanken. Muss ich bei Pro schreiben. Das ist so eine ewige Liste. So viel haben wir noch nie geschrieben. Gedanken sind begrenzt. Mhm. Wobei, ich glaube, begrenzt. Ich weiß nicht, Gedanken, ja, Fantasie, nein. Nein. Nein. Genau, die Fantasie, aber die Fantasie ist ja auch... Oh nein, Mann. Wir sind schon wieder am Ende. Also irgendwie war das heute ein bisschen schwermütiger. Trotzdem sind wir zu einigen Punkten gekommen. Leute, die Zeit ist leider vorbei, ihr hört es an der Musik. Ich versuche nochmal alles kurz zusammenzufassen. Also, wir brauchen auf jeden Fall Grenzen. Es muss kontrolliert werden, wir brauchen definierte Handlungsräume, alles geht den Bach runter, wenn wir keine Grenzen haben. Die was? Weil Bodenputzen einfach doof ist. Wir können uns, wenn wir Grenzen haben, richtig fokussieren, andere Länder bereisen und Kulturen prägen sich aus. Menschen sind der Grund dafür, dass wir Grenzen brauchen und Gedanken sind begrenzt. Das Kontra, wir brauchen absolut keine Grenzen. Ich komme auch ohne Pass in andere Länder. Ich kann mich endlich frei entfalten und du auch. Du kannst dich entwickeln, du kannst Ideen haben. Die Schlümpfe sterben sowieso. Grenzen sind ein viel zu harter Begriff und grenzen uns nur ab. Konfliktpotenzial ist bei Grenzen und Gedanken sind frei. Check so this out. Aus. Richtig. So, vielen Dank, dass du zugehört hast. Roman und mir hat es bestimmt Spaß gemacht. Yes. Ich, ja, super. Und haben wir wieder was gelernt? Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.